Enge Straßen gesäumt von gesichtslosen Hochhäusern. An manchen Balkonen hängt die griechische Flagge. Man will sich abgrenzen. Abgrenzen gegenüber den vielen Fremden, die ins Viertel gekommen sind. Erst waren es Migranten aus dem ehemaligen Ostblock, von Russland bis Albanien, die inzwischen weitgehend integriert sind. Nun kommen seit einigen Jahren Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge aus Afghanistan und Pakistan. Dennoch ist an diesem warmen Sommerabend keiner von ihnen auf dem zentralen Agios Pantelejmonas Platz zu sehen. Wir haben uns zusammengeschlossen und ihnen gesagt, dass sie gehen sollen, sagt Frau Maria. Die Handtasche auf ihren Knien hält sie fest umschlossen, wie einst Margaret Thatcher. Was wollen diese Fremden hier? Sie sollen machen, dass sie wegkommen, fort in ihre Heimat, fort. Wir wollen sie hier nicht. Frau Maria schaut trotzig geradeaus. Mit ihren Freundinnen bewacht sie den örtlichen Spielplatz, fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Um sicher zu gehen, dass die Fremden nicht wiederkommen, haben die Anwohner ein Schloss am Zaun angebracht und ihr Revier markiert. Auch zwischen Wippe und Schaukel weht seit einigen Tagen die griechische Flagge. Diese Menschen sind nicht geimpft. Wer weiß, was sie für Krankheiten haben, sagt eine Anwohnerin. Und einer der Männer, die die Bewachung des übrigen Platzes übernommen haben, deutet in die Richtung eines Wohnhauses. 200 Flüchtlinge und Migranten hätten darin gewohnt, eingepfercht in enge Wohnungen unter unvorstellbaren Bedingungen. Seit Monaten schon weisen sie auf die Probleme in ihrem Viertel hin, sagt der Mann, auf mangelnde Hygiene und steigende Kriminalität. Doch bisher habe ihnen niemand Beachtung geschenkt. Jahrelang hat die griechische Regierung das Thema schleifen lassen. Zehntausende Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge leben in Athen unter unzumutbaren Bedingungen, ohne irgendeine Form der staatlichen Fürsorge. Erst vergangene Woche ist Griechenland in Zusammenhang mit den menschenverachtenden Zuständen in seinen Aufnahmelagern vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verurteilt worden. Die Schleuser indes wurden bislang kaum belangt. Knapp 500 wurden allein dieses Jahr gefasst. Alle kamen gegen eine Geldstrafe frei. Doch nun ist das Fass übergelaufen. Im Wahlbezirk um die Agios Pantelejmonas Kirche haben so viele Menschenrechtsaußen gewählt wie sonst nirgendwo in Griechenland. Es ist, so beschreibt es dieser Anwohner, als ob man 20 Leute nach Hause einlade und es kämen 100. In Griechenland gäbe es keinen Platz für all diese Menschen, keinen Platz und keine Arbeit. Inzwischen meiden aber nicht nur Afghanen und Pakistanis den weiten Platz vor der Kirche. Auch die Mitglieder der örtlichen Bürgerinitiative sind, nachdem sie hier kürzlich ein Kulturfestival organisiert haben, unerwünscht. In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Übergriffen. Unerwünscht sind aber auch kritisch berichtende Journalisten, erzählt Kostas Onischenko von der angesehenen Tageszeitung Kasimerini. Die erzürnten Anwohner stellten sich jedem in den Weg, der ihr Anliegen nicht unterstütze. Unsere Arbeit wird systematisch behindert. Die Anwohner kennen uns inzwischen. Sie lassen uns nicht auf den Platz, sie lassen uns keine Interviews führen, sie beschimpfen uns. Ich habe Angst, angegriffen zu werden, meiner Artikel wegen. Anderen Kollegen geht es ähnlich. Die Bewohner des Viertels versuchen, unsere Redefreiheit zu beschränken. So wurde Onischenko kürzlich während einer Versammlung im Viertel von den Anwohnern körperlich bedroht. Der nicht gerade schmächtige Mann konnte nur unter Polizeischutz entkommen. Onischenko spricht von einem Klima der offenen Gewalt. Die Wut beziehen diese Leute aus ihrer Verzweiflung, aus der Tatsache, dass die Kriminalität im Viertel gestiegen ist und daraus, dass sich die Politik bislang in keiner Weise um ihre Probleme gekümmert hat. Und einige von ihnen erhalten ihre Anweisungen auch von rechtsextremen Organisationen außerhalb unseres politischen Systems.